haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute der Test. Auf meinem Schreibtisch türmten sich Bände eines Universallexikons, die mir ein Verlag irrtümlich geliefert hatte, ehe er Konkurs ging. Da die Dinger niemand zurück wollte und auch niemand auf die Idee kam, mir eine Rechnung zu schicken, behielt ich sie und blätterte ab und zu in einem der Wälzer. Ich war gerade beim Buchstaben M angelangt, als mich Frau Wiesler störte. Ich glaube, ich habe mich in der Tür geirrt. Das macht nichts, macht nichts. Bin sowieso gerade mit dem Megalosaurus beschäftigt. Ihre Krankheiten interessieren mich nicht. Sagen Sie mir lieber, wie ich zu Philip Maloney komme. Möchten Sie ihn heiraten oder nur vernaschen? Weder noch. Ich suche einen Privatdetektiv. Bedauerlich, bedauerlich. Ich glaube nicht, dass er zurzeit einen Fall annimmt. Er ist nämlich auch gerade mit dem Megalosaurus beschäftigt. Und wo, bitteschön, kann ich ihn finden? Der Megalosaurus war ein bis zu 8 Meter langer Dinosaurier. Er gehörte zu den räuberischen Lebewesen, die sich beim Laufen auf die Hinterbeine aufrichteten. Ich suche keine alten Knochen, ich suche Philip Maloney. Dann gehen Sie am besten aus diesem Büro, drehen sich um und klopfen an die Tür. Wenn ich das mache, stehe ich in ein paar Sekunden wieder hier. Und der Megalosaurus, der vor Ihnen sitzt, richtet sich auf seine Hinterbeine und fragt Sie, was Sie von ihm wollen. Wenn Sie meinen Freund finden, ist mir das ein paar Tausender wert? Klingt nicht übel, aber die meisten Freunde kommen von selber wieder zurück und der Rest ist die paar Tausender meist nicht wert. Ich könnte Ihnen für ein paar Hunderte einen neuen besorgen, mit Gütesiegel und ohne ansteckende Krankheiten. Ich will aber meinen Rolfi wieder haben. Rolf Behler. Jemand muss ihn entführt haben. Interessant. Haben sich die Entführer schon bei Ihnen gemeldet? Er hat vor 2 Tagen bei einem psychologischen Test mitgemacht. Freiwillig. Man hat ihm ein Honorar versprochen. Seither ist er verschwunden. Was war das für ein Test? Nichts Besonderes. Er musste Fragen beantworten. Ein gemeinsamer Bekannter war auch da. Er kann Ihnen Genaueres über den Test sagen. Sie gab mir die Adresse des Mannes und erzählte mir ein paar nette Geschichten über ihren Freund, den sie offenbar sehr mochte, obwohl er keiner geregelten Arbeit nachging und auch keinerlei Ambitionen hegte, eines Tages ein großes Tier zu werden. Ich stellte mich auf die Hinterbeine und besuchte Herrn Kahn, der auch nicht gerade ein Workaholic war. Ich liebe es, hier auf dem Balkon zu sitzen, bei Wind und Wetter. Einfach nur da sitzen und ein wenig nachdenken. Früher sah ich meine Nachbarn öfter auf dem Balkon, aber seit es so viele Arbeitslose gibt in der Stadt, getraut sich niemand mehr auf dem Balkon. Interessante These. Die Arbeitslosigkeit entlastet die Balkone. Weißt du, ganz einfach. Als alle noch Arbeit hatten, beneidete man jene, die unter der Woche auf dem Balkon faulenzen konnten. Heute denkt man sofort, oh, das arme Schwein ist arbeitslos, wenn man jemanden auf dem Balkon sieht. Oder mir ist das egal. Eigentlich brauche ich keine Wohnung, könnte sie untervermieten, brauche nur den Balkon, genügt mir völlig. Aber ein wenig Geld benötigen Sie auch ab und zu. Gingen Sie deshalb zu dem Psychotest? Klar, ich habe alles Mögliche gemacht. War mal 3 Nächte in einem Schlaflabor, habe seltsame Vitaminpräparate geschluckt, neuartige Kontaktlinsen getragen und einmal sogar ein Haarwuchsmittel für Brusthaare ausprobiert, hat aber nicht gewirkt. Immerhin haben die gut bezahlt. Was war das für ein Test, zu dem Sie mit Rolf Behler gingen? Nichts Spezielles. Ziemlich langweiliger Psychotest. Endlose Fragerei. Die haben seitenweise Zeugs abgehakt. Dauerte fast 3 Stunden, dann konnte ich gehen. Rolf musste länger bleiben, dem haben sie auch das Doppelte bezahlt. Das Doppelte von wie viel? 100. Ziemlich lausig. Ich meine, mit 100 kannst du heute nicht mal mehr in ein Lebensmittelgeschäft, ohne ausgelacht zu werden. Rolf haben sie 200 versprochen, wenn er den zweiten Teil auch noch mitmacht. Und worin bestand der zweite Teil? Noch mehr Fragen. Öde Angelegenheit, nichts für mich. Ich frage mich selber den ganzen Tag. Mir wäre es lieber, jemand würde mir ab und zu eine Antwort geben. Zum Beispiel, wo ich heute Abend essen soll. Ich gab ihm eine Antwort, die ihn nicht sonderlich befriedigte. Im Polizeipräsidium traf ich auf einen Mann, der ebenfalls ständig nach Antworten suchte. Er stand vornübergebeugt an einer scheußlichen Theke, auf der ein paar Pappbecher Kaffee standen, und löste ein Preisrätsel. Na, Maloney, haben Sie den Bericht im neuesten Frauenmagazin schon gelesen? Polizisten sind die besten Liebhaber, schreibt da eine Frau. Vermutlich mag sie es, wenn im Bett ständig jemand brüllt, Hände hoch und keine Bewegung, sonst schieße ich nicht. Polizisten werden fast immer unterschätzt, Maloney. Sie sind in der Regel klüger, stärker und freundlicher, als sie aussehen. Das ist keine Überraschung. Die meisten Polizisten sehen abscheulich aus. Im Gegensatz zu Privatdetektiven sind sie wenigstens rasiert. Zudem könnte ein wenig Sonne Ihrer Haut nicht schaden, Maloney. Sie sehen aus wie eine seit Jahren nicht bezahlte Rechnung. Mein Kontostand und meine Gesichtsfarbe gehören zu meiner Intimsphäre. Und im Gegensatz zu Ihnen arbeite ich. Da kann ich mir keinen Solariumbesuch leisten. Auch wir arbeiten, Maloney. Heute Morgen wurde eine Leiche gefunden. Üble Sache. Der Mann trug Ausweise bei sich, die ihn identifizieren. Wir haben eine Akte über ihn. Er wurde vor 8 Jahren als vermisst gemeldet. Seither fehlt von ihm jede Spur. Soll eines Morgens irgendeinen psychologischen Test gemacht haben und danach war er nicht mehr gesehen. Nach einigem guten Zureden ließ er mich einen Blick in die Akte werfen. Ich erzählte ihm von einem Vermissten, den ich suchte, ohne in die Details zu gehen. Er nickte nur und fluchte, als er feststellte, dass er in seinem Kreuzworträtsel einen Fehler gemacht hatte. Ich drehte mich um und ging. Frau Goldmann lebte in einem heruntergekommenen Mietshaus, zusammen mit 2 Kindern und einem seltsamen Vogel, der ständig lautlos seinen Kopf verdrehte und mich zu beobachten schien. Das ist lange her. Die ersten Jahre habe ich auf ihn gewartet. Aber dann lernte ich einen anderen Mann kennen. Das Resultat sehen Sie ja. Natürlich habe ich mir das alles ein wenig anders vorgestellt. Stefan kam aus gutem Haus, hat seine Mutter vergöttert. Damals, als er verschwand, waren wir gerade drauf und dran, zusammenzuziehen. Was war das? Wir gerade drauf und dran. Er machte. Ein psychologischer Test. Wir lasen die Anzeige in der Zeitung. 2 Stunden für 100 Franken. Das war nicht schlecht. Stefan studierte damals. Wir hatten nicht viel Geld. Deine Mutter war geizig. Er ging zu dem Test und kam nie mehr zurück. Nein, das stimmt nicht ganz. Er war danach noch in seiner Wohnung, hat ein paar Sachen gepackt. Er ist verreist. Es sah ganz danach aus. Ich habe nie mehr etwas von ihm gehört. Hatten Sie Streit oder lag Ihr Stefan ab und zu noch in einem anderen Bett? Darüber habe ich mir jahrelang den Kopf zerbrochen, ohne zu einem Resultat zu kommen. Irgendwann hatte ich genug und verliebte mich. Manchmal wünschte ich mir allerdings, mein jetziger Mann würde auch mal so einen Test machen und danach spurlos verschwinden. Aber den Gefallen macht er mir nicht. Sie könnten selber die Koffer packen. Klingt nicht schlecht. Aber was ist mit den Kindern? Es gibt Koffer in jeder möglichen Größe. Nein, nein. Ich warte. Ich habe jahrelang auf Stefan gewartet und plötzlich kam alles ganz anders. Wieso sollte es nicht noch einmal klappen? Diesmal aber richtig. Oder möchten Sie mich und die Kinder entführen? Dagegen hätte ich nichts einzuwenden. Ich allerdings schon. Kinder und Ehefrauen waren nicht unbedingt mein Fall. Ich hielt mich lieber an die alte Schnüffler-Devise, die da hieß, aus dem Staub machen ist manchmal besser als Staub aufzuwirbeln. Ich besuchte den Mann auf dem Balkon. Er lächelte, als ich mich zu ihm gesellte. Ich glaube, Rolf ist einfach abgehauen. Ich warte darauf, dass er plötzlich anruft aus der Karibik oder sonst wo. Ich mache mir keine Sorgen um ihn. Ich mache mir um niemanden Sorgen. Ist doch jeder selber schuld an seinem Leben, oder? Mir können Sie nichts vormachen. Die meisten Leute sind die eigenen Produzenten des Drecks, in dem sie leben. Und Sie sind Ihr eigener Produzent an Müll, den Sie durch den Mund absondern. Das geht natürlich über Ihren Horizont. In Ihrem Beruf bringt es nichts zu philosophieren. Sie leben in Ihrem Schwarz-Weiß, langweilig, bieder zum Kotzen. Ich habe gelesen, dass die Wahrscheinlichkeit recht groß ist, dass man einen Sturz vom 3. Stock überlebt, wenn man auf parkierte Autos fällt. Wie ich sehe, ist der Parkplatz unten aber leer. Vielleicht sollten Sie deshalb etwas zurückhaltender sein. Schon gut. Gegen rohe Gewalt gibt es keine Argumente. Als Mann des Geistes kapituliere ich. Wie heißt das Institut, bei dem Sie und Rolf Behler den Test gemacht haben? Kein Name. War nur eine Anzeige in der Zeitung. Ein Bürohaus im Norden der Stadt. Wenn ich nachdenke, fällt mir die Adresse wieder ein. Dann denken Sie mal schön. Keine Lust im Moment. Gutes Flugwetter hier auf dem Balkon, finden Sie nicht? Ja, schon gut, ich denke gleich nach. Brauchen wir nicht Zeit. Denken ist ein Prozess und kein Knallfrosch. Es dauerte 1 Stunde, bis er sich an die Adresse erinnern konnte. Danach war er so ermattet, dass er wortlos einschlief. Ich ging in mein Büro, holte einen Stadtplan und machte mich auf den Weg. Im dritten Stock eines scheußlichen Bürogebäudes wurde ich freundlich empfangen. Verschwinden Sie, das Büro ist geschlossen. Nett, haben Sie es hier. Sie sollen abhauen, sonst passiert etwas. Ach, tatsächlich, das freut unser Eins, aber ein bisschen Abwechslung macht das Leben süß. Also los, wo bleibt die Action? Ist das Maloney? Er soll reinkommen. Na, haben Sie gehört? Ich bin stets willkommen. Sie ist verrückt, sie bedroht mich. Rufen Sie die Polizei. Noch so ein Satz und ich puste Sie um, Frau Blatter. Klingt irgendwie gut, die Stimme. Erinnert mich an meine Klientin. Kommen Sie endlich zurück ins Büro, Frau Blatter. Und Maloney soll mitkommen. Meine Klientin saß in einer Ecke des praktisch leeren Büros auf einem einsamen Stuhl. Sie hielt eine viel zu große Waffe mit beiden Händen und zielte auf Frau Blatters Oberkörper. Ich lächelte sanft und ging auf Frau Wiesler zu. Sie fauchte mich an und ich blieb stehen. Schließlich hatte ich keine Lust, mich von ihr mit ein paar Bleikugeln vollpumpen zu lassen. Zumindest nicht, bevor sie mir mein Honorar überwiesen hatte. Tun Sie etwas. Die Waffe könnte von alleine losgehen. Damit ist nicht zu spaßen. Solange sie gesichert ist, geschieht nichts. Rolfi kannte sich mit Waffen aus. Er hat mir beigebracht, wie man damit umgeht. Die Waffe in meinen Händen ist nicht gesichert. Ich möchte die Wahrheit wissen. Was haben Sie mit Rolfi gemacht? Vielleicht haben Sie sich in der Tür geirrt. Dieses Büro sieht nicht nach einem Testlabor aus. War es aber. Frau Blatter hat alles zugegeben. Ich habe lediglich gesagt, dass wir in diesem Büro ein paar psychologische Tests im Auftrag eines Institutes für Marktpsychologie durchgeführt haben. Sie haben Rolfi mit Drogen vollgepumpt. Sie haben sein Gehirn gewaschen. Bei 60 oder bei 90 Grad. Keine Scherze, Maloney. Ich verlasse dieses Büro nicht, bevor ich Klarheit habe. Ihr Freund hat während des Tests realisiert, dass er sie nicht liebt. Das hat ihn völlig verunsichert. Wir mussten die Versuchsanordnung abbrechen. Er verließ das Büro und er verließ auch sie. Das ist die ganze Wahrheit, die Sie nicht wahrhaben wollen. Sie lügt! Rolfi liebt mich! Tja, gut erzogene Damen halten immer die Hand vor den Mund. Soll ich sie festhalten? Ich habe die Waffe, das genügt. Was ist bloß los? Ist das etwa ein Wollteppich? Ich bin allergisch auf Wolle. Ich muss hier raus, ich ersticke. Ich rufe jetzt die Polizei. Lassen Sie das schön bleiben. Ich kümmere mich um Frau Wiesler und Sie kümmern sich um Ihre eigenen Angelegenheiten. Das Büro hier wird geschlossen. Die Testreihe ist abgeschlossen. Der Freund von Frau Wiesler hat während des Tests realisiert, dass er eigentlich homosexuell ist. Das wollte ich Frau Wiesler ersparen. Gehen Sie jetzt. Frau Wiesler wird früher oder später darüber hinwegkommen. Ich ging nach draußen. Meine Klientin nieste und heulte gleichzeitig. Mehrere Passanten blieben stehen und schimpften mich einen Flegel. Einer fragte Frau Wiesler, ob ich ihr Vater sei und ob ich sie sexuell missbraucht habe. So weit haben uns die Medien bereits gebracht. Ich wartete, bis sich meine Klientin einigermaßen erholt hatte und bestellte ihr danach ein Taxi. Ich selber wartete in einem kleinen Café, gleich gegenüber dem Bürohaus, in dem Frau Blatter noch gut eine Stunde zubrachte, ehe sie aus dem Haus kam. Ich folgte ihr. Wir landeten vor einem Gebäude aus der Jahrhundertwende, herrschaftlich, aber ein wenig heruntergekommen. Tut mir leid, Vater. Dieser Mann ist mir gefolgt. Das macht nichts. Er wird seine Gründe gehabt haben. Meine Tochter ist unverheiratet, aber sie sucht keinen Mann. Es hat also keinen Sinn, ihr nachzustellen. Ich habe keine Absichten. Ich suche nach einem Mann. Ich habe keinen Sohn und ich selber bin zu alt für solche Spiele. Ich suche Rolf Behler. Nie gehört. Kenne ich den Mann? Selbstverständlich nicht. Er hat bei dem Test mitgemacht, aber er war nicht gut. Um was ging es bei dem Test? Meine Tochter assistiert mir. Ich schreibe an einer Arbeit. Über den Einfluss der Mutter auf die Midlife-Crisis beim Mann. Aha. Darüber wurde noch viel zu wenig geforscht. Ich bin überzeugt davon, dass es sich bei der sogenannten Midlife-Crisis des Mannes um ganz etwas anderes handelt. Es ist eine späte, viel zu späte Einsicht, dass der Mann eigentlich seine Mutter liebt. Deshalb wendet er sich von seiner Ehefrau ab und sucht sich eine junge Frau, die immer seiner Mutter entspricht. Sozusagen die Reinkarnation der Mutter ist. Dann holt er Versäumtes nach. In den Tests geht es darum, herauszufinden, ob bei jüngeren Männern die Symptome bereits vorhanden sind. Genau. Das geliebte Muttersyndrom. Eine sexuelle Spannung, die sich in jüngeren Jahren entweder in Hass oder übermäßiger Verehrung der Mutter sublimiert. Was aber hat das mit dem Verschwinden von Rolf Behler zu tun? Sucht er gerade jetzt nach der jungen Ausgabe seiner Mutter? Ich habe Ihnen das bereits geschildert. Es hat keinen Sinn, wenn Sie immer die gleichen Fragen von Neuem stellen. Die Antworten verändern sich nicht. Genau so ist es. Neue Antworten bekommt man nur durch neue Fragen. Deshalb opfere ich meine Zeit der Wissenschaft. Und meine Tochter hilft mir dabei. Ist das etwa das berühmte Geliebter-Vater-Syndrom? Jetzt reicht es. Verlassen Sie sofort dieses Haus. Ich drehte mich artig um und ging. Draußen stieß ich auf meine Klientin, die am Steuerrad ihres Wagens saß. Sie war unbewaffnet, machte aber deswegen nicht etwa einen harmloseren Eindruck. Da stimmt etwas nicht. Das rieche ich. Tja, bei manchen geht der Instinkt durch die Nase. Ich rieche Rolfi. Er muss hier in der Nähe sein. Wie halten Sie es bloß aus mit ihm? Der Mann muss ja fürchterlich transpirieren. Es gibt Tiere, die Lockstoffe aussenden, die andere Tiere kilometerweit riechen. Weshalb sollte Rolfi nicht auch so etwas tun, wenn er in Gefahr ist? Wenn das alle tun würden, die in Gefahr sind, würde es in der Stadt noch mehr stinken. Mir ist es egal, was Sie denken. Ich steige jetzt aus und gehe rüber zu dem Haus. Rolfi muss da irgendwo sein. Da ich keine Lust hatte, von ihr misshandelt zu werden, beugte ich mich ihrer Energie und folgte ihr zu dem Haus. Sie schnüffelte sich vornübergebeugt durch den Garten und blieb plötzlich vor einem Erdhügel stehen. Wenig später drückte sie mir eine Schaufel in die Hand und wies ultimativ auf den Erdhügel. Ich tat, was ich in solchen Situationen immer tue, in die Hände spucken. Schon gut. Hören Sie jetzt endlich mit der Spuckerei auf und graben Sie. Das kommt Sie teuer zu stehen. Ich werde Ihnen jede Schwiele einzeln in Rechnung stellen. Meinetwegen, aber graben Sie jetzt. Vielleicht liegt er da unten in einer Kiste und hat keine Luft mehr. Vielleicht liegt da aber auch nur ein Maulwurf, der genauso riecht wie Ihr Rolfi. 1000, wenn Sie ihn ausgraben. 2000, wenn er noch lebt. Ich begann zu schaufeln, was die Schaufel hielt. Es war eine ganze Menge. Ein paar Minuten später tat mir mein Rücken weh und die Schaufel stieß auf eine Holzverschalung. Es vergingen weitere Minuten, bis ich einen perfekt getarnten Eingang zu einem Stollen freigelegt hatte. Die Tür zu öffnen war ein Kinderspiel im Vergleich mit der elenden Schaufelei. Die Wiedersehensszene meiner Klientin mit ihrem geliebten Rolfi war herzzerreißend. Es ist so stickig hier unten. Ich habe manchmal Panik bekommen. Jetzt wird alles wieder gut. Warum hat man sie hier unten gefangen gehalten? Die sind beide verrückt. Tochter und Vater Blatter. Die wollten mich als Studienobjekt haben. Rund um die Uhr. Für alle Ewigkeit. Es ist entsetzlich. Ich habe hier unten Spuren gefunden, die darauf hindeuten, dass vor mir schon andere Männer an diesem grässlichen Ort gefangen gehalten wurden. Gar nicht schlecht. 3 Studienobjekte sind besser als eines. Sie war bewaffnet. Alle schienen heutzutage bewaffnet zu sein. Wir wurden in eine Ecke gedrängt und mussten warten, bis der Papa erschien. Er wankte unsicher im engen Stollen herum und hielt sich eine schmutzige Brille vor die Nase. Was machen all die Leute hier? Sie stören meine Studie. Sie haben ausstudiert, Herr Blatter. Man wird Sie und Ihre Tochter wegen Mordes vor Gericht bringen. Ich habe niemanden umgebracht. Studienobjekt Nummer 1 ist an einer unheilbaren Krankheit gestorben. Ich habe die Polizei verständigt. Sie wird jeden Augenblick kommen. Blödsinn. Sie blöfft nur. Wir lassen die 3 am besten hier unten. Wolltest du nicht schon immer mehrere Studienobjekte, Vater? Das da ist eine Frau. Die kann ich nicht gebrauchen. Schaff sie weg. Im Haus hat es noch ein Fass mit Salzsäure. Das ist unglaublich. Wie viele Menschen hat Ihr Vater schon auf dem Gewissen? Er hat niemanden auf dem Gewissen. Ich habe die Leute umgebracht. Sie hat es immer auf humane Art und Weise getan. Sie ist sensibel. War sie schon immer. Vielleicht sollten wir das sensible Töchterchen gemeinsam erwürgen. Ich glaube kaum, dass sie uns alle erschießen kann. Und ob ich das kann? Lassen Sie es nicht darauf ankommen. Die Frau schaffe ich weg. Aber den Detektiv kannst du doch sicher gebrauchen, Vater. Der sieht doch aus, als steckte er mitten in einer Midlife-Crisis. Aber hat er auch einen Mutterkomplex? Ich kann nur Studienobjekte mit Mutterkomplex gebrauchen. Siehst du, Rolfi, ich habe es immer gesagt. Du hast einen Mutterkomplex. Das ist eine Frechheit. Ich liebe meine Mutter. Ich verehre meine Mutter. Ich habe doch keinen Komplex. Hände hoch! Waffen weg! Ergeben Sie sich! Wir sind umzingelt! Hier spricht die Polizei. Wenn es nötig wird, schießen wir. Kleinkinder und Mütter zuerst. Kommen Sie mit erhobenen Beinen aus dem Versteck. Einer auf dem anderen. Weshalb ist es hier so dunkel? Da kann doch kein Mensch vom Zettel ablesen. Egal. Ich bin das Dienstreglement, Sie sind verhaftet. Hat er vielleicht einen Mutterkomplex? Wenn Sie noch einmal meine Mutter beleidigen, verhafte ich Sie wegen Mutterbeleidigung. Meine Mutter war eine Göttin. Ha! Ich muss ihn studieren. Der Mann ist toll. Er ging auf den Polizisten zu und umarmte ihn. Dieser war so verblüfft, dass er seine Waffe fallen ließ. Dabei löste sich ein Schuss, der Frau Wieslers Ohrring streifte. Sie fiel vor Schreck um und riss Frau Blatter mit sich, die sich wiederum an Rolf Behler festhielt. Der Einzige, der der ganzen Umfallerei nichts abgewinnen konnte, war ich. Ich blieb, wie so oft in meinem Leben, standhaft. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Der Test.